Sie hören selbst. Urteilen Sie selbst. Apartment Politics. Karl Marx ist in den letzten 150 Jahren schon mehrmals totgesagt worden, mehrmals wiederbelebt worden, mehrmals neu und wiederentdeckt worden. Gerade in Zeiten wie diesen kann man schon beinahe keine Zeitung mehr aufschlagen, ohne dass einem Karl Marx begegnet. Die Krise sorgt dafür, dass zumindest wieder Bezug genommen wird auf ihn, meist zwar mit dem Hinweis, so Unrecht hat er nun doch nicht gehabt. Aber auffällig ist auch, dass das Wissen, was die theoretische Leistung von Karl Marx eigentlich gewesen ist, sehr, sehr gering ist. Jemand, der mehr darüber weiß, ist Michael Heinrich. Michael Heinrich ist Politologe und Mathematiker und hat eine sehr lesenswerte und sehr hilfreiche Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie verfasst. Ein kleines Büchlein, das mittlerweile in der 7. Auflage erschienen ist. Eben dieser Michael Heinrich war vor einiger Zeit in Graz zu Gast, hat vor einem vollen Saal über die Aktualität des marxischen Denkens referiert und im Anschluss daran auch noch ein zweitägiges Seminar gegeben. In der heutigen Sendung gibt es nun einen Mitschnitt dieses Vortrags Marx Reloaded, Kapitalismuskritik und Kapitalismusanalyse zu hören. Nachdem dieser Vortrag wirklich für sich steht, werdet ihr ihn auch in voller Länge zu hören bekommen, ohne Musik, ohne Zwischenmoderationen. Wer dafür Interesse hat, womit sich Michael Heinrich ansonsten beschäftigt, der und die seien auf die Homepage www.ökonomiekritik.de verwiesen. Aber im Folgenden dieser schöne Vortrag, Marx Reloaded. Und zu Beginn noch ein paar Worte zur Einschätzung der aktuellen Situation, ein wenig Prognose, wie sich denn die Krise in nächster Zeit auch entwickeln wird. Für Deutschland gehen die Prognosen in die Höhe, also die Prognosen, um wie viel die Wirtschaft schrumpfen würde. Vor 2 Wochen waren es noch 2%, im Moment ist man bei 4%. Und ja, vielleicht werden da auch noch 5-6% raus. Für den gesamten Welthandel werden 10-15% Minus, also Schrumpfung, geschätzt. Das heißt, wir sind in einer Krisensituation, die weit weg ist von diesen normalen konjunkturellen Krisen, diesem Auf und Ab, wo es halt so alle 7, 8, 9 Jahre eine kleinere Krise gibt und dann erholt sich das Kapital und es geht weiter. Wir sind, glaube ich, schon auf dem Weg in eine relativ tiefe Krise, vielleicht sogar die tiefste Krise seit der Weltwirtschaftskrise 1929. Dementsprechend ist auch die Verunsicherung sowohl bei den üblichen regierenden Politikern als auch bei den Mainstream-Ökonomen, die die ganze Zeit so den Ton angegeben haben, die die ganze Zeit immer nur gesagt haben, der Markt ist am besten, man muss jetzt alles dem Markt überlassen, dann wird alles gut. Die sind auffällig still geworden. Also in Deutschland etwa hat im letzten November, Dezember Wolfgang Franz, das ist der Vorsitzende des Fachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also so ein hochrangiges Beratergremium der Bundesregierung, dem ist in einem Interview zur Krise nur eingefallen, naja, sie wird noch eine Weile dauern und dann wird sie auch wieder vorbeigehen. Mehr konnte er dazu nicht sagen. Das ist auch nicht verwunderlich, weil bei dieser herrschenden ökonomischen Lehrmeinung, der sogenannten Neoklassik, also diese Schulen, die an Universitäten und in Beratergremien dominieren, da gilt der Markt als eine Art Wunderwaffe, als eine perfekte Institution, die überhaupt keine Krisen kennt. Wenn es Krisen gibt, dann nur durch Störungen von außen. Und jetzt haben wir halt also eine dicke, fette Krise und diesen Ökonomen fällt dazu nichts ein, weil ihre Theorie halt auch nichts dazu hergibt. Ganz anders ist es bei Marx. Marx hat ja nicht nur den Kapitalismus analysiert, er hat ja vor allem die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus hat er ins Zentrum seiner Analyse gestellt. Also Krise ist für Marx nicht irgendwie so ein Betriebsunfall, der halt mal passiert, sondern Krise ist im Kapitalismus etwas Unvermeidbares, etwas Notwendiges und auch für den Kapitalismus selber in gewisser Weise Produktives. Nur durch die Krise kann sich der Kapitalismus weiterentwickeln. Vor dem Hintergrund ist es dann natürlich kein Wunder, dass sich immer mehr Leute für Marx interessieren, dass sie sagen, naja, müsste man vielleicht doch nochmal reingucken, vielleicht war doch nicht alles falsch. Das geht so weit, also bis in Deutschland etwa der Finanzminister Peer Steinbrück von den Sozialdemokraten hat es in einem Spiegel-Interview gesagt, naja, es ist vielleicht doch nicht alles falsch von dem Marx. Allerdings hat er sich nicht dann auf Details eingelassen, was da vielleicht richtig oder was nicht richtig ist. Also es war eher so eine Art Verbeugung vor einem Zeitgeist. Man kommt heute nicht mehr damit durch, indem man sagt, ja, Marx, alles völlig daneben, sondern man muss ihm ein bisschen was zubilligen. Die Frage ist, welcher Marx ist denn heute interessant? Welcher Marx, habe ich extra so formuliert, wir kennen ja alle aus der Geschichte einen Marx, aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, wo Marxismus lange Zeit in vielen sozialistischen, kommunistischen Parteien sowas wie eine allwissende Weltanschauung war. Gibt die Antwort auf alle Fragen, nichts bleibt mehr offen. Bert Brecht hat dann mal so ironisch angemerkt, vielleicht sollte man wenigstens aus Gründen der Propaganda eine Liste der unbeantworteten Fragen aufstellen, weil dieser weltanschauliche Marxismus eben doch etwas sehr Erdrückendes war und sich in gewisser Weise eigentlich gar nicht so richtig auf Marx beziehen konnte, denn von Marx ist ja dieser schöne Spruch überliefert, als ihm sein Schwiegersohn Paul Lafargue von den französischen Marxisten berichtet hat, Ende der 70er Jahre. Da ist es aus Marx rausgebrochen und er hat erklärt, je ne suis pas marxiste, ich bin kein Marxist. Also der Ismus, das abgeschlossene System, das war eigentlich nicht die Sache von Marx. Das war nicht dieses je ne suis pas marxiste, das ist kein vereinzeltes Bonmot. Als ein bürgerlicher Ökonom in einem Lehrbuch ihn den Marx bezeichnet hat als den Schöpfer eines sozialistischen Systems, hat er wütend an den Rand gekritzelt, ich habe nie ein sozialistisches System geschaffen. Marx hat sich zunächst mal als Wissenschaftler verstanden und Wissenschaft ist eine offene Sache, kein abgeschlossener Ismus. Im Vorwort zum ersten Band des Kapitals schreibt er, und das ist eben auch kein Spruch, sondern eine echte Aufforderung, jedes Urteil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen. Marx war es klar, dass es keine völlig abgeschlossenen Antworten gibt im Sinne von so einem Ismus, sondern dass es nur einen unabgeschlossenen, immer weiterzuführenden Forschungsprojekt gibt. Und um diese Forschungen weiterzuführen, da war ihm also keine Anstrengung zu groß. Ihr wisst vielleicht, also noch in, naja, so etwas nicht mehr ganz jugendlichem Alter von über 50 Jahren hat Marx Russisch gelernt, um russische Statistiken lesen zu können, um sie im Kapital verwenden zu können. Für den zweiten und dritten Band des Kapitals, den er ja leider nicht vollenden konnte, den Engels herausgeben musste, hat er sich noch intensiv mit den USA beschäftigt, weil die USA in den 70er Jahren eine Entwicklung genommen haben, wo der Marx in einem Brief geschrieben hat, in den USA passiert in wenigen Jahren, passieren da Entwicklungen, wo die alte Welt Jahrhunderte dafür gebraucht hat. Also sozusagen ein permanentes analytisches Suchen und Fragen bei Marx, dass ich also jedem solchem abschlusshaften Ismus, der immer schon, bevor die Frage auch nur gestellt ist, weiß, was die Antwort ist, das findet man bei Marx jedenfalls nicht, dem ist sein Projekt entgegengesetzt. Diese Wissenschaftlichkeit, die ich da angesprochen habe, Marx verstand sich als Wissenschaftler, die war aber keineswegs unpolitisch. Es ging ihm nicht um eine Wissenschaft im Elfenbeinturm, sondern das war Wissenschaft im Handgemenge, Wissenschaft in der politischen Auseinandersetzung, in den Klassenauseinandersetzungen. Und da, keineswegs unbescheiden, schrieb er in einem Brief über das Kapital, kurz nachdem der erste Band erschienen war: Es ist das schlimmste Missile, das der Bourgeoisie, Grundeigentümer eingeschlossen, jemals an den Kopf geschleudert worden ist. Also es war einerseits ein mit allen wissenschaftlichen Ansprüchen befrachtetes Werk, was aber ein Geschoss, ein Missile sein sollte im Klassenkampf, im Kampf mit der Bourgeoisie. Kann man heutzutage sagen, naja, ist ja alles schön und gut, mag ja sein, dass der Marx so ein kluger, wissenschaftlicher und auch noch politischer Kopf war, aber das ist doch alles verdammt lange her. Der erste Band des Kapitals ist 1867 erschienen und das ist ja nun immerhin schon über 140 Jahre her. Inzwischen hat sich doch so vieles geändert, so vieles ist anders geworden. Kann man da überhaupt was mit dem Marx anfangen? Ist nicht der Marx vielleicht so ein wichtiger Theoretiker fürs 19. Jahrhundert, aber wir haben das 20. oder inzwischen sogar das 21. Hat er uns da noch etwas zu sagen? Das ist eine Argumentation, die man nicht nur bei rechten Kritikern findet, die sich so ein bisschen gönnerhaft über Marx auslassen, ja, ja, fürs 19. Jahrhundert, aber nicht heute, sondern die findet man durchaus auch bei linken Autoren. Vor einigen Jahren hat zum Beispiel das Buch Empire von Antonio Negri und Michael Hart hier ein bisschen medialen Rummel verursacht. Und da findet man dann auch gewissermaßen eine Abrechnung mit Marx drin, wo es eben heißt, naja, die materielle Arbeit, also die Arbeit, die materielle Güter herstellt, die würde heute zurücktreten zugunsten immaterieller Arbeit, also Arbeit, die Dienstleistungen, Wissenschaft und Ähnliches produziert. Und insofern sei die Marx'sche Werttheorie, dass Arbeit Werte schafft, nicht mehr anwendbar. Also insofern, nicht nur von rechts, auch von links kam dieser Vorwurf oder diese These, dass Marx durch die Verhältnisse überholt ist. Bevor man allerdings so eine Behauptung aufstellt, sollte man sich mal ein bisschen sachkundig machen darüber, worum es bei Marx, und ich beziehe mich jetzt im Folgenden vor allem aufs Kapital, auf sein reifes ökonomisches Werk, worum es ihm da überhaupt ging. Ging es ihm da tatsächlich lediglich um den englischen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts? Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten diese Kritiker recht. Allerdings schreibt er bereits im Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals, dass er seine Beispiele aus England nimmt, weil bis jetzt England die klassische Stätte des Kapitalismus sei. Aber, setzt er hinzu, sie dienen, diese Beispiele, dienen nur als Illustration meiner theoretischen Entwicklung. Also sein eigentlicher Gegenstand ist eine theoretische Entwicklung, eine theoretische Untersuchung darüber, was ist eigentlich Kapitalismus. Nicht, was ist der englische Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern was ist Kapitalismus. Er setzt dann fort: Es geht ihm auch nicht um den niedrigeren oder höheren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, also nicht um einzelne Phasen. Es ginge ihm um die Gesetze, die hinter dieser Entwicklung stecken. Und am Ende vom dritten Band hat er eine sehr schöne, also ich finde es jedenfalls eine sehr schöne Formulierung, da fasst er so am Ende des dritten Bandes nochmal so die Gesamtargumentation zusammen. Was haben wir eigentlich hier untersucht? Und da schreibt er: Es ging ihm um die Darstellung der inneren Organisation der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt. In ihrem idealen Durchschnitt. Den Ausdruck sollte man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was ist ein idealer Durchschnitt? Können wir erstmal überlegen, was ist es nicht? Ein empirischer Durchschnitt würde darin bestehen, ich gucke mir 5 kapitalistische Länder an, empirisch, stelle gewisse Gemeinsamkeiten fest und diese Gemeinsamkeiten sind dann der Durchschnitt. Das macht Marx aber nicht. Er will den idealen Durchschnitt bestimmen, also das, was notwendigerweise zum Kapitalismus dazugehört. Nicht, was jetzt in England oder in Frankreich gerade mal zufällig entwickelt war, sondern Marx stellt sich wirklich die Frage, was gehört zu einem kapitalistischen System notwendigerweise dazu? Und indem er das analysiert, da war er seiner Zeit, der Zeit, in der er das Kapital abgefasst hat, zuweilen ganz schön weit voraus. Ich nehme ja an, einige von euch haben ein bisschen Bekanntschaft mit dem Marxischen Kapital, haben vielleicht mal im ersten Band etwas über die Produktion des relativen Mehrwerts gelesen. Da geht es also darum, wie der Mehrwert, der Gewinn, sagen wir mal, sehr populär, gesteigert werden kann durch eine Steigerung der Produktivität, weil damit die wahre Arbeitskraft verbilligt wird und ein größerer Mehrwert produziert werden kann. Diese Steigerung des Mehrwerts durch gesteigerte Produktivität ist aber nur dann möglich, wenn die meisten Konsumgüter, die von Arbeitern und Arbeiterinnen konsumiert werden, wenn die auch selber kapitalistisch produziert werden. Solange sich die Arbeiterhaushalte auf kleinen lokalen Märkten versorgen, ja, da kann in der kapitalistischen Industrie die Produktivität wachsen, wie sie will. Das hat keinen Einfluss auf den Wert der wahren Arbeitskraft. Erst wenn die Konsumgüter kapitalistisch produziert sind, funktioniert dieser Mechanismus der relativen Mehrwertproduktion, die der Marx analysiert hat. Und wann war das der Fall? Im 20. Jahrhundert. Also das, was so in der sozialwissenschaftlichen Literatur unter dem Begriff Fordismus läuft, also Massenproduktion von Massenkonsumptionsgütern, von Autos, Kühlschränken, Elektrogeräten. Dieser Fordismus, der hat dann als einen wesentlichen Effekt hervorgebracht die Steigerung der relativen Mehrwertproduktion und das war dann einer, nicht der einzige, aber einer der Hintergründe dieses sogenannten Wirtschaftswunders in den 60er und frühen 70er Jahren. Im 19. Jahrhundert, als der Marx das Kapital geschrieben hat, da waren diese Mechanismen nur höchstens ganz am Anfang. Also da hätten seine Zeitgenossen sagen können, wovon redet der überhaupt? Diese Strukturen haben wir doch noch gar nicht. Also insofern würde ich sagen, im Gegenteil, also wenn der Vorwurf kommt, das Kapital ist so alt und hätte uns heute nichts mehr zu sagen, würde ich dem entgegenhalten, ganz im Gegenteil. Der Marx war seiner Zeit an einer ganzen Reihe von Punkten, das ist nicht der einzige, es gibt noch mehrere, war er seiner Zeit eigentlich voraus. Und jetzt, Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts, ist eigentlich die Zeit erreicht, wo wirklich seine Analyse voll greift. Bekannt ist ja Marx, zumindest für 2 wichtige Aussagen. Das eine ist die sogenannte Arbeitswerttheorie, also Arbeit schafft die ökonomischen Werte. Und das andere die Ausbeutungstheorie, die auf dieser Arbeitswerttheorie aufbaut. Diejenigen, die diese Werte schaffen mit ihrer Arbeit, haben am wenigsten davon. Sie erhalten als Lohn nur einen Teil dieser geschaffenen Werte. Der größere Teil wird angeeignet von den Kapitalisten, ist Mehrwert, Profit oder dann in den abgeleiteten Formen Zins, Unternehmergewinn. Das findet man auch alles bei Marx, so eine Arbeitswert- und Ausbeutungstheorie. Allerdings gab es das auch schon lange vor Marx. Also wenn man jetzt den Marx darauf reduzieren wollte, dass er eine Arbeitswert- und eine Ausbeutungstheorie formuliert hat, dann würde man gar nicht erkennen können, worin denn eigentlich der Fortschritt von Marx gegenüber seinen Vorgängern besteht. Also eine Arbeitswerttheorie finden wir auch schon beim Begründer der klassischen politischen Ökonomie, Adam Smith, im 18. Jahrhundert. Eine Ausbeutungstheorie finden wir bereits in den 1830er Jahren in England bei den sogenannten Links-Ricardianern, also Schülern von David Ricardo, damals ein führender Ökonom, die genau die Arbeitswerttheorie in so einer politischen Weise interpretiert haben, dass sie sagten, naja, Arbeit schafft alle Werte, aber die Arbeiter, denen geht es am schlechtesten. Da muss doch irgendwo ein Haken sein, und kamen dann bereits zu einer Ausbeutungstheorie. Was ist nun der spezifische Beitrag von Marx zur Arbeitswert- und Ausbeutungstheorie? Bereits Adam Smith und auch vor Adam Smith schon hat man unterschieden an der einzelnen Ware, dass sie einerseits einen bestimmten Gebrauchswert hat, eine Nützlichkeit, und andererseits einen Tauschwert. Sie kann sich eintauschen gegen andere Waren. Und Smith hatte nun einfach erklärt, gut, Arbeit produziert diesen ökonomischen Wert. Marx ging da erstmal ein bisschen genauer vor, indem er sich überlegt hat, als Gebrauchswerte sind die Waren qualitativ unterschiedliche Sachen. Also der Tisch als Gebrauchswert ist qualitativ etwas völlig anderes als der Pullover, den ich hier anhabe. Das eine ist aus Holz, das andere ist aus Stoff. Der Tisch muss von einem Schreiner gemacht werden, der Pullover von einer Schneiderin und so weiter. Also den qualitativ verschiedenen Gebrauchswerten stehen auch qualitativ unterschiedliche nützliche Arbeiten gegenüber. Schreinerarbeit im Tisch, Schneiderarbeit dem Pullover oder dem Hemd. Als ökonomische Werte sind die Waren aber gleich. Also der ökonomische Wert von Pullover unterscheidet sich nicht von dem ökonomischen Wert von Tisch. Die Arbeit, die diesen ökonomischen Wert produziert, muss also eine Art von gleicher menschlicher Arbeit sein, die von allen Unterschieden abstrahiert. Und deswegen sprach Marx von abstrakt menschlicher Arbeit. Das heißt, der einfache Satz, Arbeit produziert Wert, der haut so nicht hin, sondern man muss schon genauer hingucken, welche Art von Arbeit produziert Wert. Nicht die Arbeit, die wir sehen, die konkrete Arbeit eines Schneiders oder eines Tischlers, die produziert einen konkreten Gebrauchswert, sondern das, was wir nicht sehen, die gleiche menschliche, die abstrakt menschliche Arbeit. Jetzt ist die Frage, warum sehen wir die nicht? Wir sehen die deshalb nicht, weil das eine rein gesellschaftliche Eigenschaft von Arbeit ist. Gebrauchswerteigenschaften sind körperliche Eigenschaften von den Dingen, aufgrund dessen wir sie benutzen können. Das gibt es in jeder Gesellschaft. In jeder Gesellschaft ist ein Apfel ein nahrhaftes Lebensmittel. Ist eine Wolldecke irgendetwas, was mir Wärme spendet, wenn es draußen kalt ist? Aber nicht in jeder Gesellschaft ist ein Apfel oder eine Wolldecke auch ein ökonomischer Wert, ein Tauschwert. Da sind sie nur in Tauschgesellschaften. Und insofern ist die Arbeit, die Wert produziert, eine gesellschaftliche Bestimmung von Arbeit, keine natürliche Bestimmung. Es ist eine Arbeit oder es ist eine gesellschaftliche Bestimmung, die eben nur in Tauschgesellschaften, in warenproduzierenden Gesellschaften existiert. Das mag sich jetzt, wenn man das so zum ersten Mal hört, mag sich das ja für einige so ein bisschen spitzfindig anhören. Naja, die Arbeit und jene Arbeit und es ist nicht das oder jenes. Aber das Ganze hat einen Clou. Adam Smith hat ja kurz und bündig erklärt, gut, Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert, wird durch menschliche Arbeit produziert und diese Arbeit produziert Wert. Das war gesellschaftsunabhängig. Nach Adam Smith produziert in jeder Gesellschaft Arbeit Wert. Dann haben wir aber auch in jeder Gesellschaft Ware. Und so hat Adam Smith und auch die moderne bürgerliche Ökonomie denkt so, für die ist dann Warenproduktion, Warentausch etwas ganz Natürliches, etwas ganz Menschliches. Und Kapitalismus als sozusagen die höchste Form einer warentauschenden, warenproduzierenden Ökonomie ist dann eine natürliche Ökonomie. Und so wurde sie von Smith auch bezeichnet. Er wollte die Gesetze der natürlichen Ökonomie analysieren. Indem jetzt Marx darauf aufmerksam macht, dass es eine bestimmte gesellschaftliche, eine bestimmte Art von gesellschaftlicher Arbeit nur ist, die Waren produziert, dass das eine gesellschaftliche Eigenschaft von Arbeit ist, macht er darauf aufmerksam, dass Ware und warenproduzierende Arbeit überhaupt nichts Natürliches ist. Es gab Gesellschaften ohne Warenproduktion und erst recht ohne Kapitalismus in der Vergangenheit. Und es wird sie vielleicht auch in Zukunft geben. Also Warenproduktion und Kapitalismus ist nichts Natürliches, nichts Menschliches, sondern ist etwas spezifisch Gesellschaftliches und Geschichtliches. Und das hat natürlich dann auch politische Konsequenzen. Wenn Warenproduktion etwas Menschliches ist, etwas, was wir überhaupt nicht abschaffen können, ja, dann ist jedes Nachdenken über gesellschaftliche Alternativen Spinnerei. Vor einigen Jahren hat dieser Sachverständigenrat, ich habe ja vorhin schon seinen glorreichen Vorsitzenden zitiert, hat in einem Jahresgutachten, dieser Sachverständigenrat in Deutschland gibt immer so ein Frühjahrsgutachten und Herbstgutachten heraus und kriegt da auch jede Menge Geld dafür. Und in einem dieser Gutachten setzten sie sich kritisch mit der Wirtschaftspolitik auseinander und haben geschrieben, die Wirtschaftspolitik könne die Gesetze des Marktes genauso wenig ignorieren wie das Gravitationsgesetz. Also sozusagen, wer etwas macht, was angeblich gegen den Markt sei, das ist genauso ein Spinner wie jemand, der sagt, Gravitationsgesetz interessiert mich nicht, ich kann fliegen. Ja, und wer will schon so ein Spinner sein? Also diese Argumentation, dass diese Marktgesetze, Warentausch, Kapitalismus, dass das was ganz Natürliches ist, das war nicht nur zu Marx-Zeiten eine einflussreiche Argumentation, sondern das ist es auch heute noch. Und insofern also sind diese Analysen, die ich da so angedeutet habe mit der Arbeit, auch wenn sie sich ein bisschen spitzfindig anhören, haben die durchaus eine ganz handfeste politische Konsequenzen. Aber Marx blieb nicht dabei stehen. Was er in seiner Analyse am Anfang des Kapitals von der Ware ebenfalls herausstellt, ist etwas, was heute gerade wieder große Aktualität hat. Dieser Wert, dieser ökonomische Wert, der an den einzelnen Waren überhaupt nicht sichtbar, überhaupt nicht fassbar ist. Nicht hier, Flasche Mineralwasser. Wo ist der Wert? Kein Chemiker hat je ein Wertatom darin festgestellt. Dieser Wert benötigt aber in der bürgerlichen Gesellschaft eine handgreifliche Form. Und diese handgreifliche Form erhält er im Geld. Geld für Marx ist nicht einfach nur so eine Art technisches Hilfsmittel, was im Alltag ganz praktisch ist, aber im Prinzip nicht grundsätzlich bedeutsam, sondern Geld ist für Marx die ganz entscheidende Form, die ganz entscheidende Gestalt des Werts, die es überhaupt erst erlaubt, dass in so einer umfassenden Warenproduktion wie in unserer Gesellschaft sich die einzelnen Waren aufeinander beziehen können. Also eine Warenproduktion ohne Geld, so wie das sein Zeitgenosse Proudhon vorgeschlagen hat, ist für Marx völliger Unsinn, ist ein völliges Missverständnis dessen, was Ware und Geld ist. Damit unterscheidet sich Marx auch heute noch von vielen ökonomischen Schulen, die entweder Geld völlig ignorieren oder wie zum Beispiel der Keynesianismus Geld auf eine Funktion weitgehend reduzieren. Also Geld ist für Marx eine ganz entscheidende Größe, zieht sich auch in der Analyse dann durch von Kapital bis hin zum Kreditsystem. Ich will auf diese Analyse kurz wenigstens eingehen. Also ich hoffe nicht, dass ihr jetzt erwartet, dass ich in einem kurzen Vortrag den Inhalt von 3 Bänden Kapital darlegen werde. Also ich kann, sehe ich jetzt so zustimmendes Nicken. Da muss ich leider passen, wenn diese Ansprüche bestehen. Ich kann so ein paar Sachen anreißen und vielleicht dann Lust machen, dass man das Buch dann selber mal liest oder alle 3 Bände des Kapitals. Zusammenfassen kann ich es nicht, ich kann hier nur was anreißen. Bevor ich jetzt aber zu Kapital und Krise selber komme, will ich auf einen Gedankengang noch aufmerksam machen, der für Marx auch sehr wichtig ist, und zwar ist das der Fetischismus. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mal diesen Ausdruck Warenfetisch oder Warenfetischismus gehört haben. Das ist ein bekannter Abschnitt, der sich gleich im ersten Kapitel des ersten Bandes findet. Allerdings hört die Analyse des Fetischismus nicht auf mit dem Warenfetischismus. Die fängt da erst an, die zieht sich durch alle 3 Bände des Kapitals durch. Worum geht es da bei diesem Fetischismus? In einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wo also nicht jeder alles macht, was er selber braucht, sondern der eine ist Bäcker, Tischler, Metzger, Schneider, Holzfäller, was auch immer, hat jeder eine Arbeitsart, hat aber umfassende Bedürfnisse, ist also auch auf die Arbeit der anderen angewiesen. Es existiert eine allseitige Abhängigkeit. Wenn der Bäcker heute Nacht keine Brötchen backt, habe ich morgen kein Frühstück. Also ich bin auf ihn angewiesen. Bloß, wie gehen wir in einer warenproduzierenden Gesellschaft miteinander um? Wir produzieren privat, wir produzieren eben nicht kooperativ, indem wir uns absprechen, indem wir irgendetwas planen, sondern wir produzieren privat, stellen unsere Produkte auf den Markt und erst dort am Markt sehen wir, ob wir was produziert haben, was für den anderen nützlich war oder was eben nicht nützlich war, ob es zu viel oder zu wenig war. Alles das erscheint als Eigenschaft des Produktes. Besitzt es diesen ökonomischen Wert? Wenn ja, in welchem Ausmaße? Also gesellschaftliche Beziehungen, meine Beziehung zum Bäcker und seine zu mir, die ist in der bürgerlichen Gesellschaft keine unmittelbare Beziehung, sondern die wird zur Eigenschaft eines Dings, der Ware, der Wert, der Ware wird zu so etwas wie einer dinglichen Eigenschaft, zu einer ähnlichen Eigenschaft wie Farbe, Gewicht oder Geschmack. Und das ist nicht nur so eine theoretische Betrachtung. Diese dinglichen Eigenschaften der Ware, die haben Konsequenzen für das Leben der Warenproduzenten. Wenn nämlich der Wert ihrer Produkte in den Keller geht, wenn der vielleicht sogar null wird, sie diese Dinge nicht mehr verkaufen können, dann heißt es für sie der ökonomische Ruin, sie können sich nicht mehr ernähren. Also sie von diesen dinglichen Eigenschaften hängt enorm etwas für das Leben ihrer Produzenten ab. Die Produzenten sind diesen dinglichen Eigenschaften ihrer eigenen Produkte unterworfen. Das bezeichnet Marx als Fetischismus. Dieser Fetischismus, der ist kein falsches Bewusstsein, kein Irrtum, keine Illusion, sondern der ist knallharte Realität in der Warenproduktion. In jedem kapitalistischen Land ist dieser Fetischismus knallharte Realität. In Deutschland kann man das immer am Abend 5 Minuten vor der Tagesschau, also der Nachrichtensendung sehen, da kommt nämlich der Börsenbericht. Ja, und da geht das große Zittern los. Die Kurse, was machen sie? Steigen sie? Fallen sie? Zittern sie? Also diese Kurse oder der DAX, der Deutsche Aktienindex, als sozusagen Indikator für alle Kurse. Das scheinen Lebewesen zu sein mit eigenem Willen und eigenen Äußerungen begabte Lebewesen zu sein. Das ist wirklich Fetischismus pur. Im Fernsehen, kostenlos, wird einem das geliefert. Alles das, was da passiert, ist ja im Grunde genommen das Produkt von Menschen. Aber die Menschen stehen davor und sagen, oh weia, wie wird das wohl morgen mit den Kursen weitergehen? Das genau ist dieser Fetischismus, von dem Marx da redet. Der ist Realität, der durchzieht sämtliche bürgerlichen Verhältnisse. Am Ende vom dritten Band, wo er diese kleine Zusammenfassung macht, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, da spricht er von einer Religion des Alltagslebens. Also dass diese Versachlichung der gesellschaftlichen Verhältnisse so in den Köpfen drin ist, dass es eine Religion des Alltagslebens ist. Und genau das schallt uns ja auch permanent aus den Medien, aus Politikermündern entgegen, Sachzwänge. Es tut uns furchtbar leid, aber es geht nicht anders. Es muss jetzt gekürzt, entlassen oder was weiß ich was alles noch werden. Alles sind Sachzwänge. Ja, das ist genau dieser Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse, also die von den Menschen produzierten Verhältnisse verselbstständigen sich gegenüber ihren Produzenten. Der bürgerlichen Ökonomie wirft Marx vor, dass sie in diesem Fetischismus befangen bleibt. Das Kapital trägt ja den schönen Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Politische Ökonomie im 19. Jahrhundert war sowas wie Volkswirtschaftslehre heute, sehr grob übersetzt. Kritik der politischen Ökonomie als Untertitel des Kapitals meint jetzt nicht nur eine Kritik an einzelnen Theorien, an einzelnen Ökonomen, sondern meint eine Kritik an dieser gesamten Wissenschaft, die nämlich dem Fetischismus, dieser Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse aufsitzt, die überhaupt nicht begreift, was hier abgeht. Das ist Kritik der politischen Ökonomie. Und das ist eben auch ein ganz zentraler Anspruch von Marx. Kapital. Bisher habe ich ja nur über Ware und Geld bei Marx geredet, aber der Titel seines Buches ist ja Kapital. Marx fasst Kapital nicht einfach als eine Wertsumme oder als eine Geldsumme oder als Maschinen, sondern Marx fasst Kapital als diesen Prozess der Verwertung. GWG', Geld wird vorgeschossen, um Ware zu kaufen. Die Ware, die gekauft wird, das ist einerseits die wahre Arbeitskraft, andererseits Produktionsmittel. Die werden unter dem Kommando des Kapitalisten kombiniert in einem Produktionsprozess. Es wird neue Ware produziert, die einen höheren Wert hat als das ursprünglich vorgeschossene Geld. Und diese neue Ware wird dann eben auch für entsprechend mehr Geld verkauft, das ist dann dieses G', also der Strich soll Vermehrung anzeigen. Dieser Prozess ist Kapital, also nicht die Geldsumme selber ist schon Kapital, das ist eine Geldsumme, sondern der Prozess der Verwertung, der Prozess der Vermehrung des Geldes, dieses GWG', das ist Kapital. Im Grunde genommen kann man sagen, in diesen drei Bänden des Kapitals wird immer wieder unter neuen Aspekten diese Formel GWG' analysiert. Im ersten Band wird der Produktionsprozess analysiert, also Arbeitskraft und Produktionsmittel werden kombiniert, um Ware von größerem Wert herzustellen. Und dabei kommt es für das Kapital nur auf die Verwertung an. Also Vermehrung des Werts ist der einzige Zweck. Insofern ist das Kapital nicht aus bösem Willen oder nicht aus Dummheit, sondern systembedingt, aus dem, was es ist, blind für alles andere. Blind für die Arbeitskräfte und ihre menschlichen Bedürfnisse, aber auch genauso blind für die natürlichen Grundlagen der Produktion. Alle sind nur Mittel der Verwertung. Nicht aus bösem Willen, sondern weil es nichts anderes gibt als Verwertung. Das hat Konsequenzen. kapitalistische Produktion ist nicht nur Produktion, es ist Produktion auf der einen Seite, es ist immer gleichzeitig Destruktion, Zerstörung auf der anderen Seite, Zerstörung der Arbeitskraft, Zerstörung der natürlichen Grundlagen der Produktion. Das hält Marx am Ende seiner Analyse des Produktionsprozesses, hält er das auch fest in einem bekannten Satz, wo er sagt, alle Mittel, um die kapitalistische Produktion zu entwickeln, sind gleichzeitig Mittel, die die Springquellen allen Reichtums, den Arbeiter und die Natur untergraben. Also dem Kapital selber, ganz auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, ist eine destruktive Kraft inne. Und das ist eine der entscheidenden Kritiken am Kapital. Ich habe ja vorhin schon mal kurz diese Stelle zitiert von Marx, wo er sagt, das Kapital, also das Buch Das Kapital, sei das schlimmste Missile, das der Bourgeoisie jemals an den Kopf geschleudert worden ist. Dass es so eine schlimme Kritik ist, das wird von Marx nicht darüber erzielt, dass er jetzt den Kapitalismus moralisch kritisieren würde. Ach, was seid ihr alles so schlecht? Darüber macht er sich lustig, wenn sowas passiert. Da grenzt er sich von ab, sondern er zeigt das, was Kapitalismus notwendigerweise ist. Und Kapitalismus ist notwendigerweise etwas ungeheuer Zerstörendes. Und insofern sind es nicht moralische Gründe, die Menschen gegen den Kapitalismus einnehmen, sondern es sind ihre eigenen Lebensinteressen und Überlebensinteressen, dass sie in den Betrieben für einfachste Arbeitsschutzmaßnahmen, für einfachsten Gesundheitsschutz musste lange gekämpft werden. Und wenn es irgendeine Schwächephase in der Arbeiterbewegung gibt, dann werden alle diese Errungenschaften auch wieder zurückgerollt. Oder auch jetzt in der gegenwärtigen Krise, alle die Krisenlasten werden versucht abzuwälzen, wird versucht abzuwälzen auf die Mehrheit der Bevölkerung, die diese Krise nicht verursacht hat. Das heißt also, diese destruktiven Potenzen des Kapitals, die sich auf unterschiedlichen Ebenen finden lassen, die sind unvermeidlich, die herauszustellen, nicht als Betriebsunfälle, als Begleiterscheinungen, die jetzt durch eine gute Politik beseitigt werden können, sondern als notwendige Bestandteile des Kapitalismus. Das ist für Marx ein ganz zentrales Moment dieser Kritik am Kapitalismus und nicht etwa jetzt moralische Bedenken, die er da formuliert. Ich will jetzt aber abschließend, um dann auch ein bisschen so den Bogen zu der aktuellen Situation zu schlagen, auf zwei Momente dieser Analyse von GWG' bei Marx hinweisen, die also gerade für die gegenwärtigen Krisenprozesse ziemlich interessant sind, ziemlich wichtig sind. Diese Krise, die wir im Moment haben, begann ja, zumindest oberflächlich, in den Finanzmärkten. Es ging dann so durch die bürgerliche Presse, Geschichten von den Bankern, die zu viel gezockt hätten, zu hohe Risiken eingegangen wären, sich bereichert hätten. Solange die Bankgeschäfte gut gingen, ist niemand auf die Idee gekommen, dass die jetzt gezockt und sich bereichert hätten. Das ist immer erst die Erklärung im Nachhinein, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Was an dieser Erklärung, die auch durchaus von linker Seite zuweilen geäußert wird, oder an diesen Vorwürfen der Zockerei, was da problematisch ist, ist die Vorstellung, man könne eine gesunde kapitalistische Produktion von einem irgendwie kranken, spekulativen Finanzmarkt abtrennen. Da wird irgendwie zu viel gezockt auf dem Finanzmarkt. Ja, und jetzt macht es die gesunde Produktion kaputt. So eine Trennung ist Quatsch. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Spekulation gibt es nicht nur an den Finanzmärkten. Jede kapitalistische Produktion beruht auf einer Spekulation. Jeder kapitalistische Produzent spekuliert, dass er sein Produkt absetzen kann. Die Autoproduzenten, die jetzt so in der Krise sind, die haben spekuliert, dass sie mit ihren großen benzinfressenden Schlitten, die auch die großen Gewinnmargen haben, dass sie damit durchkommen, dass sie damit Käufer finden und haben deswegen die kleinen benzinsparenden Autos nicht produziert. Ja, diese Spekulation geht im Moment nicht auf. Also Spekulation ist nicht etwas, was auf die Aktienmärkte oder die Finanzmärkte beschränkt ist. Der zweite wichtige Punkt, der da festzuhalten ist, Produktion und Kredit- oder Finanzsystem sind miteinander verschränkt. Das eine geht nicht ohne das andere. Das hat Marx insbesondere im zweiten und dritten Band des Kapitals herausgearbeitet. Wenn wir eine wachsende kapitalistische Produktion haben, dann muss ja ein wachsendes Produkt auch abgesetzt werden können. Und das geht nur, wenn Kreditverhältnisse existieren, wenn nämlich ein Teil des Produktes auf Kredit gekauft werden kann. Wobei es egal ist, ob der Kredit von den Unternehmen kommt oder von den Banken. Also eine wachsende kapitalistische Wirtschaft ist gar nicht anders möglich, als dass sie begleitet wird von einem wachsenden Banken- und Finanzsystem. Also die sind nicht einfach voneinander abtrennbar oder so diese Parole, die da jetzt auch zum Teil bei Attac und ähnlichen Gruppen viel Sympathie genießt, das Casino schließen. Das lässt sich nicht schließen. Kapitalismus ohne Banken, ohne Kredit ist gar nicht möglich. Das kann man viel genauer, ausführlicher, als ich das jetzt andeuten konnte, bei Marx finden. Das war der erste Aspekt, auf den ich hinweisen wollte, also Verhältnis Produktion und Kredit, Finanzmarkt, wird bei Marx in verschiedener Hinsicht in einen engen, unauflöslichen Zusammenhang gestellt. Zweiter grundsätzlicher Aspekt, der mir an dieser Analyse der kapitalistischen Produktionsweise bei Marx sehr wichtig ist, die permanente Tendenz zur Krise. Krisen, können wir beobachten, finden statt, aber worauf es Marx ankommt, es sind keine Betriebsunfälle, sondern systematisch notwendige Resultate des Kapitalismus. Warum sind die systematisch notwendig? Wir finden innerhalb der kapitalistischen Produktion zwei widersprüchliche, einander widerstrebende Tendenzen. Auf der einen Seite gibt es die Tendenz, die Produktivkraft zu steigern. Also was ich vorhin mal angedeutet habe mit dieser Produktion des relativen Mehrwerts, also Verbilligung der wahre Arbeitskraft, Ausdehnung des Mehrwerts. Produktivkraft steigern heißt in der Regel Produktion ausweiten. Also die neue, produktivere Maschine fordert in der Regel auch höhere Stückzahlen. Produktion muss ausgeweitet werden. Das ist die eine Tendenz des Kapitals. Die andere Tendenz, um den Mehrwert entsprechend zu steigern, besteht darin, die Konsumkraft der Gesellschaft, die Konsumkraft der Arbeiterklasse zu beschränken, die Löhne auf das, was halt bezahlt werden muss, zu reduzieren, genauso wie die Zahl der Arbeiter und Arbeiterinnen im Betrieb zu reduzieren. Ja, die Konsumtionskraft der Arbeiterklasse ist Zahl der Beschäftigten mal durchschnittliche Lohnhöhe. Beide Größen versucht das Kapital zu minimieren, nicht aus bösem Willen, sondern um seinen Gewinn zu steigern. Ja, jetzt nehmen wir mal die beiden Tendenzen zusammen. Auf der einen Seite Ausweitung der Produktion oder Tendenz Ausweitung der Produktion, auf der anderen Seite Tendenz, die Konsumtion zu beschränken. Das ist so ungefähr, wie wenn ich Auto fahre und immer gleichzeitig Gas gebe und aufs Bremspedal steige. Das geht nicht gut. Es gibt natürlich eine Möglichkeit fürs Kapital, einen Ausgleich zu schaffen. Das ist die Nachfrage für Akkumulation, die Investitionsnachfrage. Wenn der Konsum unten ist, aber das Kapital ordentlich akkumuliert, ja, dann kann diese gestiegene Produktion aufgenommen werden, dann sind wir in einer Boomphase. Aber wovon hängt es jetzt ab, dass ordentlich akkumuliert wird? Das hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen von den Profiterwartungen. Also es wird ja ein Unternehmen, wird ja nur dann akkumulieren, nur dann neues Kapital investieren, wenn es die Erwartung hat, auch einen ordentlichen Profit einzufahren mit diesem Kapital. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor, wovon die Akkumulation abhängt, ist der Vergleich beim Einzelkapital. Wo sind meine Gewinne größer? In der Produktion oder auf dem Finanzmarkt? Kann ich durch Zinsen, durch Renditen von Wertpapieren, kann ich da eventuell mehr Gewinn machen, als wenn ich jetzt noch ein paar neue Maschinen da aufstelle, also in die Produktion investiere? Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese permanente Tendenz, eine Lücke herzustellen, Ausweitung der Produktion, Einschränkung der Konsumption. Ob diese Lücke aber geschlossen wird durch die Akkumulation des Kapitals, das ist fragwürdig. Das kann niemand gewährleisten. Und wenn sie nicht geschlossen wird, was immer wieder vorkommt, dann haben wir eine Krise. Insofern sind Krisen im Kapitalismus unvermeidlich. Sie sind keine Betriebsunfälle, sie sind auch nicht irgendwelche Nebenphänomene, sondern sie gehen im Grunde genommen aus der Funktionsweise des Kapitals hervor. Diese Krisen selber sind ebenfalls ziemlich zerstörerisch. Sie sind zerstörerisch für all die Menschen, die arbeitslos werden, deren Lebensplanungen, Lebenschancen zerstört werden. Sie sind aber auch zerstörerisch für viele einzelne Unternehmen, für Einzelkapitale, die pleite gehen. Aber diese Krisen sind auch verdammt produktiv. Produktiv für das kapitalistische System als Ganzes. Für das kapitalistische System als Ganzes sind es nämlich Erneuerungen. Kapital, was in Branchen investiert wurde, für das keine Nachfrage da ist, wird vernichtet. Oder wenn es zu Überproduktion gekommen ist, es wurde zu viel produziert, das wird vernichtet. Fürs überlebende Kapital wird der Markt freigeräumt. Die Arbeitslosenzahlen schnellen an. Das heißt, Druck auf die, die noch beschäftigt sind. Der Krankenstand geht zurück, man traut sich nicht mehr im Betrieb den Mund aufzumachen, die Löhne gehen zurück. Ja, das ist wunderbar fürs Kapital. Also für die Kapitalien, die die Krise überleben, für die verbessern sich enorm die Verwertungsbedingungen. Aber nicht nur das. Kapitalismus ist ja nicht immer dasselbe. Kapitalismus ist ja immer eingebettet in bestimmte politische Bedingungen, in gesellschaftliche Bedingungen. Wenn wir eine tiefgreifende Krise haben, wie wir sie im Moment haben oder wo wir zumindest drauf zusteuern, dann werden in so einer Situation auch immer diese grundlegenden politischen Bedingungen und gesellschaftlichen Bedingungen neu definiert, neu bestimmt. Also das, was sich bislang als Blockade erwiesen hat, also beispielsweise ein in den letzten Jahrzehnten zu stark deregulierter Finanzmarkt, der erweist sich jetzt als Hindernis fürs Kapital. Der wird in der Krise verändert werden. Wir werden wahrscheinlich eine ganze Reihe von Regulationen des Finanzmarktes jetzt bekommen. Das ist aber nicht der erste Schritt zur Abschaffung des Kapitalismus. Das ist der erste Schritt, den Kapitalismus neu aufzubauen, ihn wieder effektiver zu machen. Oder diese Bankenverstaatlichungen, die jetzt gerade in Deutschland diskutiert werden, und jetzt, es wurde ja auch gerade dieses auf die Hypo Real Estate gemünzte Gesetz verabschiedet, was eben ermöglicht, unter sehr, oder sagen wir mal, vereinfachten Bedingungen Aktionäre zu enteignen. Ja, aber gucken wir uns doch mal genau an, was ist das? Da werden keine Aktionäre enteignet, die Aktionäre kriegen ja noch Geld vom Staat. Dass die Aktien überhaupt noch einen Kurswert haben, liegt daran, dass der Staat diese bankrotte Bank stützt. Würde der Staat es nicht tun, dann wäre die Bank schon pleite. Das heißt, enteignet in diesem Fall werden gar nicht die Aktionäre, sondern die Steuerzahler werden von den Aktionären enteignet. Und die Steuerzahler müssen nicht nur für die Kosten der Aktionäre aufkommen. Diese Hypo Real Estate in Deutschland hat bislang schon über 100 Milliarden an staatlichen Unterstützungsgeldern geschluckt. Ja, wo kommt dieses Geld her? Das ist letzten Endes ist das Geld der Steuerzahler, der Mehrheit der Bevölkerung. Also was jetzt hier als Verstaatlichung, als Enteignung diskutiert oder auch praktiziert wird, das ist eine Enteignung der Steuerzahler. Also wenn man jetzt Wortspiele liebt, nicht eine Verstaatlichung der Banken, sondern eine Verbankung des Staates. Und das hat nichts mit Sozialismus oder Überwindung des Kapitalismus zu tun, sondern hat was damit zu tun, den Kapitalismus wieder fit zu machen. Und das ist die übergreifende Bedeutung von Krisen. Gleichzeitig, das erleben wir ja jetzt auch im Moment, rufen diese Krisen aber auch Verunsicherungen hervor. Die Herrschenden sind verunsichert, die dachten nämlich, das läuft alles so wunderbar weiter, läuft's aber nicht. Und vielleicht wachen auch hier und da ein paar Leute, Menschen auf und sagen, ja, warum muss das hier eigentlich immer so weitergehen? Warum müssen jetzt unbedingt die Banken gerettet werden? Klar müssen die gerettet werden, wenn der Kapitalismus weiterlaufen soll. Aber warum muss eigentlich der Kapitalismus weiterlaufen? In so einer Krise gibt es durchaus auch die Chance, dass Menschen sich überlegen, wie lange wollen sie diese Zumutungen des Kapitalismus überhaupt noch mitmachen, dass Menschen sich überlegen, es reicht uns vielleicht nicht mehr, nur sozusagen defensiv ein bisschen zu sagen, die Lasten wollen wir nicht alle schultern. Also die Demonstrationen, die es in Österreich und Deutschland morgen gibt, die so unter der Parole stehen, wir zahlen nicht die Kosten eurer Krise. Das ist ja immer noch sehr defensiv. Wir wollen nicht diese Lasten tragen. Ja, aber vielleicht fangen dann auch mal ein paar Leute an, darüber nachzudenken, nicht nur defensiv zu sagen, wir wollen nicht die Lasten tragen, sondern offensiv sich zu überlegen, wir wollen keinen Kapitalismus mehr. Wir wollen ein anderes gesellschaftliches System. Und ich denke, also wenn wir nicht in Zeiten wie diesen mit solchen Debatten anfangen, wann soll man denn dann überhaupt mit solchen Debatten anfangen? Also wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir mit solchen Debatten anfangen? Und diese Radiosendung sieht sich so ein bisschen als ganz, ganz kleiner Teil darin, diese Debatten zu starten. Ihr habt heute den Vortrag von Michael Heinrich gehört, den er im März 2009 in Graz gehalten hat. Unter dem Titel Marx Reloaded – Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik. Noch einmal der Hinweis auf eines seiner Bücher, und zwar auf seine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, mittlerweile in der 7. Auflage im Schmetterling Verlag erschienen. Mehr Informationen zu seiner Person, also zu Michael Heinrich, findet ihr eben auch unter der Internetadresse www.ökonomiekritik.de, und mehr Informationen zu dieser Sendung entweder auf helsinki.at oder apolitics.blogsport.de.